mir's geöffnet. Lieber Gott, komm nicht, lieber Gott, wenn dir's gefällt. Ach, lieber Gott, wenn dir's gefällt. Komm, ich hab's, mein Haus bestellt. Lieber Gott, wenn dir's gefällt, ich habe schon mein Haus bestellt. Komm, lieber Gott, wenn dir's gefällt, ich habe schon mein Haus bestellt. Zu dem komm, lieber Gott, wenn dir's gefällt, ich habe schon mein Haus bestellt. Komm, lieber Gott, ich habe schon bestellt. Komm, lieber Gott.